das Glas fliegt an die Wand. Spielt Zigeuner und lass die Welt mich vergessen, eine ganze nichts mehr, was mich traurig macht. Wenn die Geige vor Freude weint, hab ich alles, was mich glücklich macht. Das Leben ist nur Abschied, keine Stunde kommt zurück. Und stehst du einst am Ende, war es nur ein Augenblick. Vergessen eine ganze Nacht. Wenn die Geige vor Freude weint, gibt es nichts mehr, was mich traurig macht. Wenn die Geige vor Freude weint, hab ich alles, was mich glücklich macht.